Ach, ihr ewigen Nörgler, Prinzipienreiter. Du bist ja ganz auf Prinzipien aufgebaut, wie eine Sprungfedermatratze. Wagst dich überhaupt nicht mehr ohne ein Prinzip nach eigener Lust umzuschauen. Meine Meinung aber ist, wenn ein Mensch gut ist, so ist er mir angenehm und das genügt mir als Prinzip. Und Samjotow ist ein ganz prächtiger Bursche. Und lässt sich schmieren. Nun und wenn schon. Ich pfeife drauf. Was ist denn dabei, wenn er sich schmieren lässt? Rief plötzlich Rasumichin unnatürlich gereizt aus. Habe ich es denn gelobt, dass er sich schmieren lässt? Ich sagte doch nur, dass er auf seine Art ein guter Mensch sei. Wenn man aber alle so genau von jeder Seite besehen würde, dann würden nicht viele gute Menschen übrig bleiben. Ich bin überzeugt, dass man dann für mich, mit allen Eingeweiden zusammen, nur eine gebackene Zwiebel geben würde und auch das nur mit dir als Zugabe. Das ist wenig. Ich würde für dich zwei geben. Und ich für dich nur eine. Mach du nur deine Witze. Samjotow ist noch ein dummer Junge. Ich werde ihm noch oft den Kopf waschen. Denn man muss ihn an sich ziehen und nicht von sich stoßen. Wenn man einen Menschen abstößt, verbessert man ihn nicht. Erst recht nicht, wenn er noch ein unreifer Junge ist. Mit einem Jungen soll man doppelt vorsichtig sein. Ihr progressiven Sturköpfe, seid diejenigen, die nichts verstehen. Ihr achtet nicht den Menschen und schadet euch selbst. Aber wenn du es genau wissen willst, wir haben jetzt ein gemeinsames Interesse. Und das wäre? Ja, das ist die Sache mit dem Maler, das heißt dem Anstreicher. Wir werden ihn schon freikriegen. Übrigens besteht jetzt auch keine Gefahr mehr. Die Sache ist klipp und klar. Wir wollen sie bloß beschleunigen. Was für ein Anstreicher? Wie, habe ich dir denn davon nicht schon erzählt? Ja, richtig. Ich habe dir nur den Anfang erzählt. Von der Ermordung der alten Pfandleiherin, der Beamtenwitwe. Nun, und in diese Geschichte ist jetzt noch ein Anstreicher verwickelt. Von diesem Mord hatte ich schon gehört, bevor du mir davon erzähltest. Und ich interessiere mich sogar für diese Sache. Zum Teil aus einem besonderen Grunde. Ich habe auch in den Zeitungen darüber gelesen. Aber siehst du, und Elisaveta hat man auch ermordet? Platzte plötzlich Nastassja heraus, indem sie sich an Raskolnikow wandte. Sie hatte die ganze Zeit an die Tür gelehnt zugehört. »Lisaveta?« murmelte Raskolnikow mit kaum hörbarer Stimme. »Lisaveta, die Händlerin, weißt du es nicht? Sie kam öfters hierher zu uns, hat dir auch ein Hemd ausgebessert.« Raskolnikow wandte sich zur Wand, wählte auf der schmutzigen gelben Tapete mit weißen Blümchen eine plumpe weiße Blume mit braunen Strichen aus und begann sie zu betrachten. Wie viel Blätter sie hatte, was für Zacken an den Blättern und wie viel Striche als Staubfäden. Er fühlte, dass seine Hände und Füße erstarrten, als wären sie gelähmt. Aber er versuchte nicht einmal, sich zu rühren und blickte unverwandt die Blume an.